Netlabels, Netaudio und freie Musik aus dem Netz, das ist das Thema dieser Sendung Frequency mit Christian Greiser Mikrofon und zum Anfang White Denim, hier mit dem Song Goldilocks. Goldilocks von White Denim, drei Jungs aus Austin, Texas. Dieses Jahr erschien ihr Debütalbum Workout Holiday und zwar bei dem Label Fulltime Hobby. Die drei Texaner scheinen jedoch einen wesentlich höheren musikalischen Output zu haben, als dass ein klassisches Format wie ein Album für die Jungs passend wäre. Deshalb gibt's auch immer mal wieder kleine Online-Releases mit 1 bis 3 Songs. So wurde auch der eben gehörte Song veröffentlicht, und zwar bei dem Musikportal recordlabel.com, geschrieben ohne jegliche Vokale für die, die es nachschlagen wollen. Die Songs von White Denim stehen dort unter einer Creative Commons Lizenz, so wie auch alle anderen Vorgestellten dieser Sendung. Das heißt, ihr dürft die Musik nicht nur frei herunterladen, sondern auch weitergeben. Das Ganze natürlich ganz legal. Das könnt ihr auch mit dem folgenden Song tun. Amo von der französischen Band, deren Namen ich kaum aussprechen kann. Max de Carpath, würde ich mal sagen, aus Lyon. Da wird ziemlich losgerockt und das eben nicht, wie vielleicht erwartet, auf Englisch, sondern auf Französisch, was das Ganze gegen die Hörgewohnheit umso interessanter macht. Tirailler les éclaireurs, éclairer les tirailleurs, que tout le monde reste couché, que tout le monde reste couché, couché. Tu vas perdre des plumes, tu vas coller au goudron, que se vident les magasins, qu'il n'y a plus qu'à suivre les flèches, que les traçantes ouvrent les brèches. Que la lumière soit une plaie, la plaie. Munition à la minute mission, à la cocotte tu vas perdre des plumes. Collé au goudron, munition à la minute mission, à la cocotte tu vas perdre des plumes. Dans le dos poussent les flèches, dans les feux filent les mèches, se vident les carrefours. Ça fait mousser dans les crachoirs. Et sur la route de l'abattoir, on se finit à l'entonnoir. Tu tirailles les éclaireurs, éclairer les tirailleurs. Que tout le monde reste couché. Arbeit FM. Unfactory mit Lost von ihrer aktuellen EP She Bleeds. Erschienen ist das Ganze bei dem Duisburger Netlabel AF Music. Das widmet sich hauptsächlich Netlabel-untypischen bzw. unterrepräsentierten Musikrichtungen, wie zum Beispiel Rock, Gothic und auch New Wave. In diesen musikalischen Gefilden bewegt sich wohl auch, bewegen sich wohl auch die Wurzeln von Unfactory. Was man kaum erwartet hätte, die 6 Bandmitglieder stammen aus Brasilien. Von einem unerwarteten Ereignis kommen wir nun zum nächsten, denn weiter geht es mit einer Band, von der man wahrscheinlich noch nichts gehört hat und bei der man sich fragt, warum das eigentlich so ist. Silence is Sexy aus Holland. Hier mit dem Stück Come Back to You. Come Back to You von Silence is Sexy. Und ob Silence is Sexy hier ein Wink mit dem Zaunfall in Richtung der Neubauten sein soll, wage ich eher zu bezweifeln. Das 2000er Album der einstürzenden Neubauten hieß ja genauso. Hier jedoch handelt es sich um 5 Holländer aus Utrecht. Und Utrecht scheint ja irgendwie sowas wie die Hochburg für freie Musik zu sein in Holland. Das Utrechter Netlabel Beep Beep Back Up the Truck hatte ich ja auch schon mal ausführlich in einer der Sendungen vorgestellt. Das Konzept von freilizenzierter Musik scheint sich also irgendwie rumgesprochen zu haben in Utrecht. This Ain't Hollywood heißt nun das Album von Silence is Sexy. 10 Stücke sind drauf und auf der Webseite der Band stehen als musikalische Einflüsse genau die Bands, die man auch beim Hören oder beziehungsweise an die man auch beim Hören denkt. Die Editors, Radiohead, Coldplay, Kashmir und auch Interpol sind da nämlich aufgeführt. Den Download des Albums gibt's unter anderem auf jamendo.com. Von Holland nun ein Sprung nach Mecklenburg-Vorpommern. Und dort gibt es eine hervorragende Band, die genauso einen merkwürdigen Namen wie ihr Label hat. Die Band heißt Talking to Turtles und ihr Netlabel nennt sich Verein ehemaliger Nachbarn. Dort erschien eine selbstbetitelte Debüt-EP von eben Talking to Turtles und daraus hören wir nun Monsters Teeth. holes in the teeth of a monster called disease. Your body's insane, the text itself. There is you, there is me, we the heroes and our swords are made of love, the text itself. So this is our story. Heart from time, time to time. But we're both each other's heroes. I am yours, you know you're mine. Maybe it seems like we're the underdogs, but we've got secret weapons, secret stuff. It's you, it's me, we love and we love, that's our secret stuff. So this is our story. Heart from time, time to time. But we're both each other's heroes. I am yours, you know you're mine. Heroes, I am yours, you're mine. So this is our story. It'll be hard from time to time, but we're both each other's heroes. I am yours, you're mine. This is our story. It'll be hard from time to time, but we're both each other's heroes. I am yours, you're mine. So this is our story. It'll be hard from time to time, but we're both each other's heroes. I am yours, you're mine. So this is our story. It'll be hard from time to time, but we're both each other's heroes. I am yours, you're mine. Talking to Turtles mit Monsters Teeth, also des Monsters Zähne von ihrer Debüt-EP, ebenfalls genannt Talking to Turtles. Erschienen ist das Ganze bei dem Greifswalder Netlabel Verein ehemaliger Nachbarn. Die schreiben über sich selbst: Wir versuchen, die Zwischenräume zu füllen, um die Kultur als Ganzes zu propagieren. Weg von einzelnen Disziplinen hin zur Kunst an sich. Die Tat setzt dort an, wo die Ursprungshandlung aufhört. Deshalb gibt es ja nicht nur das Netlabel, sondern auch eine Booking-Agentur und ein Online-Magazin. Talking to Turtles ist deren zweite Veröffentlichung und die trägt sehr viel Herzschmerz, aber qualitativ hochwertigen Herzschmerz, wenn ich das mal so sagen darf. Musikalisch geht's nun passend weiter, denn wir bleiben bei folkigen Klängen, beziehungsweise in diesem Fall eher bei Americana, also Alternative Country, die Racing Paper Planes aus Schweden. So bad. How did this ocean get so vast? Wie konnte dieser Ozean so riesig werden, fragt sich Richard Wilson in diesem Song. Racing Paper Planes heißt seine Band und die zählt noch 4 weitere Musiker. Wohnhaft ist die Band zurzeit in Göteborg und der eben gehörte Song ist Teil einer Download-Single. Die erschien bei It's a Trap. Das ist nicht nur ein Online-Magazin für skandinavische Musik, sondern auch ein Netlabel. Dort erschienen zum Beispiel auch 2 EPs von Björn Kleinhans, die ja auch schon mal vorgestellt wurden. Die mittlerweile 10. Online-Release stammt nun von den Racing Paper Planes und auch diese steht natürlich unter einer Creative Commons Lizenz, die erlaubt das legale und freie Runterladen und Weitergeben der Musik. In diesem Fall dürfen sogar Bearbeitungen, also Remixe, angefertigt werden. Unter derselben Lizenz steht auch das Album von Topology. Perpetual Motion Machine heißt das Album der Australier und weckt zumindest bei dem folgenden Stück einige Assoziationen zu Jan Tiersen. Es handelt sich also um moderne bzw. zeitgenössische klassische Musik und der Song, den wir jetzt hören, heißt And Do They Do. Thank you. And Do They Do von Topology aus Australien. Seit 1997 gibt es die Band und ihre Musik lässt sich nicht wirklich in eine Schublade stecken. Von eher populär arrangierten Stücken wie der eben gehörte Song bis hin zu experimentell und ja auch so Fluxus-orientierte Musik reicht der Klang der Australier. Perpetual Motion Machine erschien letztes Jahr, also 2007, und zwar bei Jamendo, dem Musikportal für freie Musik. Dort können Musiker ihre Werke einer großen Öffentlichkeit präsentieren. All die Mechanismen, die von der Musikindustrie verteufelt werden, werden dort genutzt, allen voran BitTorrent, ein Tauschbörsenprinzip. Alle bei Jamendo veröffentlichten Songs stehen ebenfalls unter freien Lizenzen und die erlauben das Kopieren und Verteilen der Musik. Pix alias Maxime Robin mit Remember von seinem aktuellen Album Multiple, und dieser Name passt auch ziemlich gut zum Album, denn es befinden sich auch multiple Songstrukturen und Genreverflechtungen auf der Platte. Ganz allgemein lässt sich das Album zwar schon irgendwie mit Electronica beschreiben, aber dieser Begriff ist ja genauso vielschichtig auslegbar wie Pix Album. Von eingängig bis experimentell, mal klar und mal berechnend, aber auch manchmal eher schmutzig und ausbrechend. Multiple ist die zweite Veröffentlichung des Franzosen. Erschienen ist das Ganze wieder bei Fresh Pope Records, genauso wie sein Debüt Live Living. Thank you. FM. Eben gehört Port Royal mit dem Stück Roliga Timmin. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Port Royal sind sowas wie eine italienische Vorzeige-Post-Rock-Band. 4 Alben und 3 EPs gibt es bereits von denen und das seit 2002. Außerdem ist die Band auf etwa 20 Compilations vertreten. Die aktuellste wurde von dem Online-Magazin postrocknotes.com zusammengestellt. Der komplette Sampler steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, auch hier ist das Kopieren und Verteilen erlaubt. Download und Infolinks findet ihr wie immer im Byte FM Block. Davor gehört Trasvordé mit dem Stück Liberadar. La Tristesse se destruit heißt das passende Album dazu und erschienen ist das Ganze bei dem mexikanischen Netlabel Scribble Kite. Das ist noch ziemlich jung, 2008 gegründet, aber bis heute schon 6 Veröffentlichungen draußen. Auch bei einem mexikanischen Netlabel hat Tidy Kid eine EP veröffentlicht und zwar bei dem Label Humor Rex. Dort erschien die EP My Frozen Flower Pot. Daraus hören wir nun den ersten Track, Smell. Smell von Tidy Kid, ein Produzent und vor allem Weltenbummler, der sich hauptsächlich in Australien, Europa und New York aufhält. Nicht nur er scheint an vielen Orten präsent zu sein, sondern auch seine Musik. Seine Performance Fragments EP erschien bei dem Netlabel Acroplane. Daraus hören wir nun ein kurzes Stück Fragments 2 bzw. Fragments 2. Thank you. Heidi Kitt mit Fragments 2. Insgesamt sind 6 Fragmente auf seiner Performance Fragments EP, allesamt frei herunterzuladen bei dem Netlabel Acroplane, zu finden unter acroplane.org. Alle Download- und Infolinks findet ihr aber auch nochmal bei uns im Netz, und zwar auf byte.fm oder eben im byte.fm-Blog. Dann einfach mal unter byte.fm-Links im Menü auf Blog klicken und schon solltet ihr die Download- und Infolinks zu der Sendung haben. Und das war es auch schon wieder mit einer Stunde freie Musik aus der Welt der Netlabels. Frequency schließt mit einem Song von Jupiter Makes Me Scream. Der Song ist Teil der Tuesday Morning Hurricane EP und diese erschien bei dem japanischen Netlabel Bump Foot. Sunshine Radio heißt der Song. Christian Grasse heiße ich und ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald.